im Land dort vertreten hat. Und ebenso eine Sache war, dass er, rahimahullah, der Ansicht war, dass man nur 11 Raka'a verrichten darf im Ramadan, im Tarawih. Also das Nachtgebet im Ramadan, ihr wisst, man betet, ist eine Sunna, dass man nachts betet, aber auch im Ramadan, in der Gemeinschaft zusätzlich. Und er war der Ansicht, rahimahullah, dass man nur 11 beten darf, und wenn man mehr als 11 macht, ist es haram. Eine Bid'ah. Und diese Ansicht ist halt neu, wurde auch fast von niemandem in der Geschichte des Islams vertreten. Und deswegen, wie gesagt, durch diese paar Ansichten, die er gehabt hat, und dadurch, dass er die Schüler dazu gebracht hat, wie gesagt, es sind nur Ursachen. Das heißt nicht, dass alles schlecht ist, was er gemacht hat in diesen Sachen. Aber weil teilweise vertritt er auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, ist ja nichts etwas, was er neu erfunden hat. Aber dadurch gab es eben Unruhe, und man hat den Mufti damals davon überzeugt, und auch, oder den König selbst davon überzeugt, König Faisal rahimahullah, dass er ihn absetzen soll, und dann hat man ihm seinen Vertrag eben nicht mehr verlängert, und irgendwann war im Urlaub und hat man ihm gesagt, du brauchst nicht mehr zurückkehren. Und aber Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, der damalige Universitätsprofessor, hat ihm einen Brief geschrieben und gesagt, mach dir nichts draus, jemand wie du, von dir profitiert man, egal wo du bist. Also, oder hat gesagt, man wird von deiner Arbeit profitieren, oder du wirst deine Aufgabe erfüllen, egal in welchem Ort du dich befinden wirst. Und so war es auch, alhamdulillah, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich seiner erbarmen. Aber das ist, wie gesagt, ein Zeichen, dass, wie gesagt, das, was unter den Gelehrten teilweise passiert, soll nicht der Grund sein für uns, dass wir nicht von seinem Wissen profitieren. Und natürlich auch, mit Sicherheit gab es noch andere Angelegenheiten, rahimahullah. طيب, so viel zu diesem Punkt, was das Buch angeht. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, inshallah ta'ala, aber was das Buch Lesen angeht, machen wir an dieser Stelle kurz Stopp, und ich möchte etwas zu einem anderen Thema übergehen, was auch, inshallah ta'ala, mit unserem Unterricht natürlich zusammenhängt. Und es geht einfach darum, wir haben gesagt, liebe Geschwister, dass am Ende des zweiten Unterrichts war geplant, falls es Fragen gibt. Alhamdulillah sehe ich keine Fragen, das passt auch ganz gut, denn ich möchte etwas zu diesem Thema sagen. Gilt nur das, was hier vorne liegt. Das hier gilt nicht. Und zwar geht es darum, liebe Geschwister, auch das Fragen will gelernt sein. Jetzt kannst du überlegen, ob das wirklich nur abgeht. Auch das Fragen stellen will gelernt sein. Also, man kann es nicht oft genug betonen, dass eine Person, die nicht gelernt hat, richtig zu fragen, und damit meine ich nicht nur, dass man, damit meine ich viele Aspekte. Dazu gehört, dass man deutlich formuliert, dazu gehört, dass man Fragen stellt, die wichtig sind und nicht unwichtige Fragen stellt und so weiter. Es gibt viele Sachen, auf die ich einige davon eingehen möchte. Wenn man nicht gelernt hat, richtig zu fragen, verliert man mehr, als man gewinnt. Man verliert mehr, als man gewinnt. Und das merkt man. Also wenn du zum Beispiel neben einem Sheikh sitzt und bei ihm klingelt das Telefon, und er sagt, nach dem Anruf, sagt er, mach so. Oder? Das heißt, du weißt, dass dieser Mann hat schon mal angerufen. Und dieser Mann hat schon mal seine Karten verspielt. Warum? Ja, weil er irgendwas hat er gemacht. Irgendwas hat er gemacht, wodurch er den Gelehrten auf die Palmen gebracht hat. Weil der Gelehrte ist auch nur ein Mensch. Und du kannst ihn auch auf 180 bringen. Nur die Menschen reagieren unterschiedlich. Der eine Gelehrte, der zeigt es, sagt, ach, das reicht jetzt langsam. Assalamu alaikum. Der andere hört sich das an und merkt sich die Nummer. Ja, daher, die Leute sind sehr unterschiedlich. Aber ich kann euch nur sagen, verspiel es nicht. Und der eine hat zum Beispiel das Problem, der ruft an und fragt Man erklärt ihm, er blickt es nicht. Jetzt kannst du sagen, ja, okay, was kann er dafür, wenn er nicht gleich versteht? Ja, soll er nicht anrufen, soll er ihn anders fragen lassen. Ich werde euch gleich Überlieferungen zeigen, wo Leute nicht selbst gefragt haben. Die haben ihm anders geschickt. Ach, du kannst viel besser reden. Du hast einen viel besseren Draht zum Gelehrten. Ach, du gehst doch selbst zum Gelehrten hin, deswegen red du mit ihm, bitte, Barakallahu fik, weil dich versteht er besser. Und ich habe nicht viel Geduld und ich verstehe nicht jedes Wort, was er sagt. Ich kann nicht so gut Arabisch, ich kann nicht so gut Deutsch, je nachdem, welche Sprache er spricht. Ja? Das heißt also, es bringt ja nichts. Aber im Endeffekt, wenn du den Gelehrten auf 180 gebracht hast, hast du vielleicht eine Frage beantwortet bekommen, aber danach kann er dich nicht mehr riechen. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, zu lernen, wie man Fragen stellt, ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Und manchmal macht es auch sinnvoll, nicht immer alles zu fragen, was man fragt. Also es gibt Gelehrte, rahimahumullah, oder auch von den Lebendigen, die sehr viele Bücher geschrieben haben oder sehr viele Unterrichte gehalten haben. Das bedeutet, wenn du jetzt einen Unterricht hörst von dem Gelehrten, musst du nicht in jedem Thema, was du jetzt in Frage hast, gleich zu ihm rennen und ihm diese Frage stellen. Weil 100%ig ist diese Frage beantwortet worden in 5 anderen Unterrichten. Deswegen hab Geduld. Hab Geduld. Und ich rede jetzt von einer Sache, die habe ich aus eigener Erfahrung. Als ich angefangen habe, und ich bin immer noch dabei, nicht, dass man denkt, nicht, ja, als ich angefangen habe zu lernen, ja, sind mir natürlich, wenn man sich mit dieser Religion beschäftigt, dann kommen viele Fragen. Das ist normal. Dann habe ich die Fragen aufgeschrieben. Aber dieses Frage aufschreiben ist eine gute Sache, Alhamdulillah. Muss man auch nutzen. Nicht, dass man mich falsch versteht. Muss man nutzen. Aber ich will nur dir einen Tipp geben für die Zukunft. Wenn du dir das aufschreibst, und diese Frage, die haben kein Ende. Die haben kein Ende. Was das Ganze ein bisschen einschränkt und die Fragen reduziert, ist, dass man geordnet lernt. Das heißt, indem du nicht, sage ich mal, 500 Fragen aufschreibst für das Gebet, nein, indem du ein Seminar teilnimmst, du jetzt machst, mashallah, und du lernst es von A bis Z. Dann wirst du automatisch die meisten Fragen abgedeckt haben. Und dann das nächste, du machst das gleiche nochmal Seminar mit dem gleichen Buch. Das erste Mal hast du eine Sache nicht verstanden, verstehst du beim zweiten Mal. Und so weiter und so fort. Das heißt, liebe Geschwister, wie gesagt, nach Lernen, deswegen, ich sage jetzt ein paar Namen, die sind nicht so wichtig. Es geht uns darum, dass es ein paar Weisheiten sind. Maimun ibn Mihran, rahimahullah, sagte, der Liebe, ich sage auf Deutsch, direkt mit der Zeit sparen, der liebevolle Umgang mit den Menschen ist die Hälfte des Verstandes. Und eine Frage ordentlich zu stellen, ist die Hälfte des Fiqh. Fiqh ist das, was wir meinen, also Rechtswissenschaft normalerweise. Auf Arabisch Faqih heißt verstehen, das Verständnis. Gemeint ist aber diese Wissenschaft, dass man Allah und seinen Gesandten versteht, was sie von einem letztendlich wollen. Er sagt, die Hälfte des Fiqh bedeutet, die Frage ordentlich zu stellen. Und der Gelehrte freut sich richtig, wenn jemand eine Frage stellt, die sag ich mal, auf die Intelligenz des Fragenden hinweist. Im Gegensatz zu jemandem, der eine Frage stellt, die schon 50.000 Mal beantwortet wurde. Er will nur wissen, wie er es meint. Er will nur wissen, wie er es sieht. Dabei, die Frage gibt es, kannst du im Internet nachschauen. Ein Mann kam zu Zayd ibn Aslam, einem Gelehrten, rahimahullah ta'ala, von der Zeit der Tabi'in, gestorben 136. Ein Mann kam zu Zayd ibn Aslam, rahimahullah, und fragte ihn eine Sache. Aber beim Fragen hat er Fehler gemacht beim Formulieren, Satzstellung war kaputt, sich nicht richtig ausgedrückt. Dann sagte der Mann als Antwort zu ihm, اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعالى فسأل. Das geh weg, lern, wie man Fragen stellt und dann komm wieder und stell deine Fragen. Ebenso, man verschwendet nicht die Zeit des Gelehrten, man verschwendet nicht die Zeit seines Lehrers, indem man ihm unnütze Fragen stellt. Es gibt Fragen, die nützlich sind, die dich weiterbringen in deinem Leben, aber es gibt auch Fragen, die einfach dich nicht weiterbringen. Und da gibt es auch eine schöne Erzählung darüber, schau, wenn wir darüber etwas sagen. Wenn du einem Gelehrten eine Frage stellst, dann tu nicht so, als wäre das ein kleines Kind, das nicht weiß, wovon du redest. Das heißt, manche Leute, wenn sie eine Frage stellen, dann sind sie holen sie sehr weit aus. Und sie erzählen den Hadith vom Anfang bis zum Ende. Ja, erzähl den entscheidenden Teil des Hadiths. Denn wenn der Hadith bekannt ist, dann der Gelehrte wird ihn auch kennen. Deswegen erzähl den entscheidenden Teil des Hadiths und frag darüber nach und erzähl nicht eine ganze Geschichte, um letztendlich zu deiner eigentlichen Frage zu kommen. Ein Mann sagte, rahimahullah ta'ala, heißt Rawad, aber egal. Er sagt, ich habe Imam Malik. Imam Malik ibn Anas, der berühmte Imam. Ich habe Imam Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala, wollte ich ihn nach 4 Hadithen fragen. Ich sagte, oh Imam, ich möchte gerne dich nach 4 Hadithen fragen. Dann hat der Imam die Fragen beantwortet. Dann sagt er, ich habe noch eine Frage, noch andere Hadith. Dann sagt er, Afi, stopp, das ist nicht fair, was du machst. Das ist nicht fair, was du machst. Ebenso gehört es dazu, dass man den richtigen Zeitpunkt wählt, wenn man seine Frage stellt. Denn du kannst nicht glauben, wenn du die Frage in einer Situation stellst, wo der Gelehrte gerade Lust hat zu antworten, bereit ist zu antworten, gut gelaunt ist, dann wirst du aus ihm viel mehr Informationen rauskitzeln, als wenn du ihn zwischen Tür und Angel, wie man sagt, fragst, um nur schnell eine Antwort zu bekommen. Sheikh, wie sagt man, ja, darf man. Nein, mashallah, darf man. Du musst die Begründung, was der Beweis, wie. Ich möchte gerne, gibt es andere Meinungen darüber? Du möchtest ja eine ausführliche Antwort haben darüber. Wenn der Gelehrte Wissen hat, du willst doch sein ganzes Wissen ausschöpfen und nicht nur ja oder nein. Je nachdem natürlich, wie notwendig die Situation ist. Aber ich rede jetzt von Leuten, die ihre Religion natürlich lernen wollen. Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, ein Imam der Tabi'in, ein Mann kam einmal zu ihm und fragte ihm nach einem Hadith, während der Imam gerade am Aufstehen war. Der wollte gerade aufstehen und sagt, ich habe noch einen Hadith. Dann sagte der Imam zu ihm, rahimahullah, innaka in kallaftani ma lam utiq sa'aka ma sarraka minni min khuluq. Er sagte, rahimahullah ta'ala, wenn du von mir verlangst, etwas zu tun, wozu ich nicht imstande bin, so wird dich der Charakter, der dir bisher Freude bereitet hat, missfallen. So wird dir der Charakter, der dir bisher Freude bereitet hat, missfallen. Das heißt, bisher, du hast mich kennengelernt als jemanden, der Geduld hat und immer freundlich ist und mashallah. Aber wenn du mich auf die Palme bringst, dann zwingst du mich dazu, schroff zu werden dir gegenüber und dann wirst du mich von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Das ist, was der Imam Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, ihm hier mitteilen wollte. Deswegen, man sucht sich den richtigen Zeitpunkt und fragt, deswegen als ein Gelehrter, rahimahullah, einmal gefragt worden ist, jemand wollte einen Gelehrten fragen und hat aber seinen Bruder getroffen. Ein Bruder vom Gelehrten. Sagt er, kannst du bitte zum Sheikh gehen, ich habe eine Frage. Sagt er, okay, kein Problem, was ist deine Frage? Ich frage den Sheikh, ob er kurz Zeit hat. Er ging zu seinem Bruder, fragte eben, Sheikh, da ist jemand, will eine Frage stellen. Er sagte, ich bin müde, er soll mich bitte entschuldigen. Da ging der Bruder runter und sagte, der Sheikh sagt, er ist müde und er möchte sich bitte entschuldigen, dass du ihn entschuldigst. Er sagte, bitte, ich bin von weitem, ich muss dringend diese Frage stellen, bitte frag den Sheikh. Er sagte, ich frage ihn noch. Dann ging er wieder zu seinem Bruder, den Gelehrten, und sagte, der hat gesagt, er kommt von weitem, er ist müde und er muss dringend fragen. Er sagte zu ihm, hör mal zu, sag ihm, es ist mir nicht erlaubt, in dem Zustand, in dem ich mich jetzt befinde, ihm eine Fatwa zu geben, weil ich müde bin. Und jeder Gelehrte natürlich stützt sich auf einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er verboten hat, dass jemand, der gerade zornig ist, ein Richter, der gerade zornig ist, ein Urteil fällt. Und deswegen daraus haben die Gelehrten abgeleitet, dass nicht nur wenn man zornig ist, auch wenn man hungrig ist, auch wenn man durstig ist, auch wenn man gerade nicht in der Verfassung ist, der richtigen Fassung ist, eine ordentliche Antwort zu geben oder in diesem Fall ein Urteil zu fällen, dann der Gelehrte hat mehr Taqwa vor Allah subhanahu wa ta'ala als du. Deswegen, wenn er dir sagt, ich kann jetzt nicht, entschuldige ihn. Weil letztendlich entweder gibt er dir nicht die Antwort, die dir ausreicht, oder vielleicht, wo der Allah sagt, er etwas Falsches und du hast ihn dazu gebracht, weil letztendlich ist er auch nur ein Mensch. Noch zwei letzte Angelegenheiten, damit wir in die Pause gehen, inshallah, für heute. Wenn man eine Frage stellt, stellt man eine Frage und ich sage absichtlich jetzt ein Wort und werde nachher erklären, was ich halt meine. Wenn man eine Frage stellt, spielt man denjenigen, der etwas nicht richtig verstanden hat. Denn die Leute, die Fragen stellen, entweder sie fragen etwas, was sie verstanden haben, oder sie fragen etwas, was sie nicht verstanden haben. Wenn sie das nicht verstanden haben, Alhamdulillah, er fragt, ach, Sheikh, ich habe das nicht verstanden, kannst du mir nochmal erklären. Wunderbar. Die zweite Möglichkeit ist, er hat das verstanden. Aber er will vom Gelehrten mehr wissen. Vielleicht hat er noch eine Information zusätzlich, vielleicht hat er einen zusätzlichen Beweis. Oder er will, vielleicht hat er auch eine andere Absicht. Aber letztendlich, tu wenigstens so, als wärst du jemand, der eine Frage stellt, weil er es nicht verstanden hat. Und nicht, um zu zeigen, zum Beispiel, dass er die Frage gut verstanden hat. Weil das wäre eine Katastrophe. Das wäre eine Katastrophe. Jemand fragt und sagt, Sheikh, du hast den Hadith so erwähnt, aber du weißt ja, der Sheikh so und so hat das gesagt, der Sheikh so und so hat das gesagt und so. Was meinst du dazu? Was soll er jetzt antworten auf die Frage? Wieso willst du den Befragten in Verlegenheit bringen und sagen, der so und so hat so gesagt, der andere Gelehrte hat so und so gesagt, dann mach doch, was die Gelehrte gesagt hat, was ist das für mich noch? Deswegen, liebe Geschwister, wenn man eine Frage stellt, darf das nicht dazu führen, dass man, wal'iyadu billah, Zwietracht stiftet zwischen den Gelehrten. Oder, auch wenn wir ein realistisches Beispiel mal hier sehen, wir sind jetzt hier in Deutschland. Und kann sein, du gehst zum Imam einer Moschee und stellst eine Frage über irgendein Thema, zum Beispiel Heirat oder Talaq oder Scheidung in diese Richtung. Und da sagt dir eine Antwort. Und dann gehst du zum anderen und sagst du zu ihm, weil du weißt, dass derjenige, den du jetzt fragst, der hält überhaupt nichts von der anderen Antwort. Du weißt es schon. Lass dem Sheikh, sag mal, was ist deine Meinung über die Frage? Der Sheikh so und so hat gesagt. Das heißt, hier, wal'iyadu billah, geht es darum, Unruhe zu stiften, Zwietracht zu stiften zwischen zwei Personen. Warum? Warum erwähnt er den Namen überhaupt? Du willst wissen, was der Befragte so sagen hat über den anderen. Dann stell die Frage. Sag, Sheikh, ich habe gelernt, oder ich habe gelesen, ich habe von einem Sheikh mal gehört, dass so und so und so und sagt er. Was ist deine Meinung über das? Vertrittst du auch diese Meinung? Gibt es dafür einen Beweis dafür? Was ist die stärkste Ansicht in diesem Thema? Kannst du was darüber sagen? Das reicht. Und schon kriegst du die Antwort. Aber wenn du sagst, der Sheikh so und so hat gesagt, was meinst du dazu? Krass. Denn du wirst finden, zumindest wenn man es mit mir macht, du wirst finden, dass ich entweder mich schäme, was zu antworten, antworte ich was Allgemeines, oder ich gebe keine Antwort. Ja? Deswegen, wir müssen lernen, wie man Fragen stellt. Ich hoffe, dass ich meine Brüder dadurch nicht abgeschreckt habe mit ihren Fragen. Und inshallah ta'ala, wie gesagt, das nächste Mal laut Plan, inshallah ta'ala, haben wir dann morgen die nächste Fragestunde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen für eure Aufmerksamkeit und euch belohnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا